Herzlich willkommen in der Sendung namens Radiotrinkerin, die euch heute zwei Bücher vorstellen möchte, die einerseits sehr viel gemeinsam haben, andererseits aber so verschieden sind, dass es mir doch eine ganz gewisse Freude bereitet hat, sie hier in dieser Sendung in einen Kochtopf zu schmeißen. Zum einen wäre das der Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 von Frank Witzel und zum anderen der Comic Kinderland von dem Ostberliner Comiczeichner Marvel. Erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Beide Bücher handeln von 13-jährigen Jungen. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion, wie ich diesen Roman jetzt der Einfachheit halber mal abgekürzt nennen will, ist großteils in der alten Bundesrepublik angesiedelt. Beschrieben wird hauptsächlich die Kindheit des Ich-Erzählers in einem Stadtteil von Wiesbaden, genauer gesagt Wiesbaden-Biebrich im Süden der Stadt. Also in den 60er Jahren, als der Ich-Erzähler so zwischen 5 und 13 Jahre alt ist, ist das angesiedelt. Der Comic von Marvel spielt hauptsächlich in Ostberlin des Jahres 1989. Beide Bücher sind also gewissermaßen in ihrer Handlung, das sind quasi Jahre oder Zeitpunkte im Zentrum der Betrachtung, die schon beinahe so eine mythologische Bedeutung als Zeiten des Umbruchs angenommen haben. Die BRD im Jahre 1969, die DDR im Jahre 1989. Beide Bücher machen sich einen Spaß aus einem gewissen Minimalismus. Bei Marvel wird zum Beispiel sehr fesselnd ein Tischtennisspiel, und zwar ein 21er-Spiel, kein Elfer, auf 30 Seiten geschildert. Beim Stand von 19:18 endet das übrigens unfreiwillig, da der Protagonist Bolzen, das ist so ein Rocker, der ein paar Klassen höher ist als der Ich-Erzähler, der tritt da auf den Ball und damit ist das Spiel zu Ende. Ja, dieser Rocker, der läuft immer mit einem Aufnäher von der DDR-Rockband Prinzip rum. In Frank Witzels Roman, da kann man diesen selben Minimalismus in der Handlung erkennen, die in unglaublichen Variationen und über 800 Seiten um die immer gleichen Vorfälle eigentlich kreist, die aus allen möglichen Blickwinkeln und Erinnerungen sprachlich sehr gelungen den Tonfall der Jahre 1955 bis 1969 einfangen. Das ist auch eine großartige Sache an Marvels Comic, nämlich dass der Tonfall einer Ostberliner Schulklasse perfekt getroffen wird. In beiden Büchern erfreuen die sehr gut beobachteten bzw. erinnerten Details. Um euch aber jetzt nicht zu sehr ermüden, spiele ich jetzt erstmal ein Lied, und zwar das Lied Girl von der Platte Rubber Soul von den Beatles, das auch im Roman von Frank Witzel eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielt. Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ja, das waren die Beatles. Dass ich die Beatles rausgesucht habe, hat natürlich auch einen Grund. Die werden nämlich im ganzen Buch immer wieder von dem 13-jährigen Teenager gehört und erinnert, also vom erwachsenen Teenager quasi erinnert und in einigen Kapiteln auch recht liebevoll Lied für Lied auseinandergenommen. Besonders die Platte Rubber Soul. Im 58. Kapitel zum Beispiel wurde der Teenager gerade in ein Priesterseminar versetzt. Aus der Schule ist er da nach einem Sanatoriumsaufenthalt dann hingekommen und der Priesterkandidat Hans Günther gibt ihm im Unterricht die Aufgabe einer Art Bibelauslegung, also eine Exegese der Platte Rubber Soul abzuliefern, also quasi die biblischen Motive hinter den Liedern rauszufinden. Da lese ich mal kurz eine Stelle vor, wo das Lied Girl unter die biblische Lupe genommen wird. Es befindet sich auf Seite 413. Postulant Hans Günther ist enttäuscht von mir. Girl als Jesus zu interpretieren, sei eine wahre Hochleistung der Verkehrung. Er lässt mich den Text laut repetieren. Dann fragt er, weißt du wenigstens jetzt, wo du den entscheidenden Fehler gemacht hast? Ich schüttle den Kopf. Er schweigt. Vielleicht in der ersten Strophe, wo er das Mädchen so sehr will, dass es ihm selbst leid tut, sage ich zögerlich. Was soll daran verkehrt sein, Gott bis zur Selbstaufgabe zu lieben? Besonders, weil er doch sagt, dass er keinen einzigen Tag bereut. Zugegeben, hier bei der Einleitung ist alles noch ambivalent. Aber in der zweiten Strophe, da wird es deutlich. Schau doch mal, er versucht sie zu verlassen und sie weint und verspricht ihm die ganze Erde, wenn er bleibt. Meinst du, dass Jesus das nötig hat? Hast du schon einmal davon gehört, dass Jesus um deine Liebe buhlt, dass er sich deine Liebe erkaufen will? Nein, bestimmt nicht. And she promises the earth to me. Das ist eine äquivalente Nachbildung von Matthäus 4, Kapitel 8. Als der Teufel Jesus in Versuchung führt und ihm von der Spitze eines hohen Berges alle Reiche der Welt zeigt und sie ihm verspricht, sobald Jesus ihn anbetet. Doch Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Hypage, Satana. Übrigens das erste Mal, dass Jesus den Teufel, der bis dahin stets als Diabolos bezeichnet wird, so nennt. Er erkennt das Wesen des Teufels und nennt ihn in einer Umkehrung der Taufe bei einem neuen Namen. Bis jetzt war er harmlos. Jemand, der hinüberwirft, Diabalein, beschuldigt und verleumdet. Doch Jesus erkennt seine wahre Bedeutung als ewiger Widersacher, die nicht zu unterschätzen ist. Er erkennt auch seine Geschichte und nennt ihn deshalb bei seinem hebräischen Namen. Und er erkennt dies alles durch die Taufe. Erst nachdem Jesus getauft ist, taucht der Teufel überhaupt auf. Das heißt, die Taufe ruft den Teufel hervor, so in etwa. Der Teufel interessiert sich natürlich besonders für die Seelen, die ihm durch die Taufe abhanden gekommen sind. Die lockt er nun mit Tränen und Versprechen, wie in Girl geschildert. Sobald du aber auf den Satan hereinfällst und ihn anbetest, ergeht es dir schlecht, denn du wirst von deinen Freunden blamiert, deine Anbetung für etwas ganz Selbstverständliches genommen. Die Platte Rubber Soul ist übrigens am 11. November 1965 fertiggestellt worden und Girl war das letzte Lied der Platte, das spätabends noch geschrieben wurde. Am 12. November 1965 ist der Autor des Buches, Frank Witzel, übrigens 10 Jahre alt geworden, der dem Teenager aus dem Buch vielleicht auch ein bisschen ähnelt oder sehr ähnelt. Ich selber bin genau 5 Jahre später geboren, nämlich am 12. November 1970, deswegen spiele ich jetzt auch in dieser Sendung nichts mehr von den Beatles, sondern mehr Punk. Irgendwie ist im frühen Punk die Gedankenwelt des Teenagers aus dem Buch vielleicht sogar noch besser abgebildet als bei den Beatles. Im Punk, da waren diese Motive, die im Roman den Teenager in seiner Zeit beschäftigen und die im Roman auftauchen, wie zum Beispiel die RAF als popkulturelles Identifikationsangebot für 13-jährige Kinder, ja irgendwie auch ziemlich präsent. Also zur Erläuterung und weil ich von einer gewissen exegetischen Trägheit erfüllt bin, spiele ich jetzt gleich 2 Lieder hintereinander, nämlich erstmal How I Wrote Elastic Man von The Fall, das im Roman auch in einem Zusammenhang mit dieser Beatles-Platte auch irgendwie auseinandergenommen wird. Also in diesem Lied, das von den Kings, also Elastic Man, also dieses Lied von The Fall bezieht sich auf das Lied Plastic Man von den Kings und Frank Witzel nimmt da das Lied in Bezug auf die Beatles auseinander und danach spiele ich dann noch von Freiwillige Selbstkontrolle das Lied Gudrun E. Und da wäre dann auch dieser Bezug zur RAF in der frühen Punk-Generation hergestellt. Das befindet sich auf der Single Teilnehmende Beobachtung der Gruppe FSK, wie gesagt. Ja, die spiele ich jetzt. Ja, da hörten wir die freiwillige Selbstkontrolle. Thomas Meinecke hat da ja gesungen und uns quasi seinen persönlichen Traum von Gudrun Enslin erzählt. Mit Thomas Meinecke und meinem Lieblingsradiomoderator aus meiner Jugend, nämlich Klaus Walter vom Hessischen Rundfunk und der Sendung Der Ball ist rund, hat Frank Witzel übrigens in der Entstehungszeit des Romans, an dem man sehr lange nämlich geschrieben hat, nämlich die letzten 15 Jahre wohl mindestens. Also mit diesen beiden hat er zwei Bücher aufgenommen, was jetzt erstmal komisch klingt, aber sie haben die Bücher tatsächlich auf Minidisc aufgenommen. Es sind nämlich Gesprächsbände, quasi die Gespräche der drei quasi abbilden als Text, die ich euch auch beide sehr empfehlen kann. Das sind nämlich die Bücher Plattenspieler von 2004 und Bundesrepublik aus dem Jahr 2008. Die sind beide in der Edition Nautilus erschienen. Die beiden Bücher geben übrigens ganz wunderbare Anregungen auch zur Auslegung des Romans. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 69. In den beiden Büchern geht es um die kulturelle und politische Sozialisation der drei 1955 geborenen Autoren in der alten Bundesrepublik, die mir inzwischen rückblickend manchmal so provinziell vorkommt, wie ansonsten nur die noch provinzieller erscheinende DDR, zumindest wenn man sie mit der Gegenwärtigkeit unserer nun vorherrschenden Gegenwart vergleicht. Nostalgisch ist die Erfindung der Roten Armee-Fraktion für mich aber dennoch nicht, obwohl sie einem quasi so eine gewisse Endgeschichtlichkeit irgendwie auch aufscheinen lässt. Der Teenager wird durch allerhand Unheil jedenfalls geschickt, das uns durch die Erinnerung des dann erwachsenen Teenagers gefiltert näher gebracht wird. Er erlebt mit 13 einen Nervenzusammenbruch oder, um jetzt nochmal ein kleines Wortspiel, einen Nervous Breakdown mit 13. 13's Nervous Breakdown ist ja auch ein bekanntes Lied und lernt ein Sanatorium von innen kennen. Wahrscheinlich würde man da heute auch Psychiatrie zu sagen. Damals hat man vielleicht noch Nervenheilanstalt gesagt. Heute würde man aber andererseits wahrscheinlich auch so schöne Namen wie Parkkrankenhaus hier in Leipzig dafür finden, wo er von dem Psychologen Dr. Merklin und Pfarrer Fleischmann betreut wird. Mit diesen und anderen Instanzen aus der Erwachsenenwelt befragt sich der Autor dann immer wieder selbst im Text. Also diese Figuren existieren natürlich, es wirkt aber auch ein bisschen so, als würde sich der Autor einer Selbstbefragung unterwerfen und zweifelt mehr oder weniger an der Korrektheit seiner Erinnerungen oder die Korrektheit seiner Erinnerungen werden von diesen Instanzen bezweifelt. Jetzt spiele ich aber erstmal noch ein Lied und zwar ein passendes von den Buzzcocks, das auch diesen Begriff der Nostalgie aufgreift. Darin geht es aber um die Nostalgie für ein noch kommendes Zeitalter, nämlich von den Buzzcocks, Nostalgia for an Age Yet to Come. I bet that you love me like I love you, but I should know the kind that just don't pay. So I look up to the sky and I wonder what it'll be like in days gone by. Used to dream of the past, but like they say, yesterday never comes. Sometimes there's a song in my brain, and I feel when my heart knows the refrain. I guess it's just the music planning for nostalgia for an ancient time. Zeit wird auch schon wieder knapp, das waren die Buzzcocks. Aber wie soll man auch 800 Seiten in eine Stunde hineinpressen? Also dieses Problem wird auch bald übrigens auf ein Berliner Theater und eine Rundfunkanstalt zu kommen, denn der Text soll nämlich unabhängig voneinander zu einem Theaterstück umgearbeitet werden und aber auch zu einem Hörspiel. Und beides wird dann natürlich dazu führen oder zwangsläufig, dass es irgendwie verdichtet und verkürzt wird. Ja, jetzt leite ich aber mal zu dem Comic Kinderland von Marvel über. Darin folgen wir dem 13-jährigen Mirko durch das Ostberlin des Jahres 1989. Wir sehen also, wie er zur Schule geht. Da wird er von den älteren Mitschülern manchmal ganz schön drangsaliert, findet aber auch einen Freund, nämlich den unangepassten und ein bisschen älter wirkenden Thorsten. Irgendwie verschafft sich dann Mirko doch irgendwie Respekt durch seine Fähigkeit im Tischtennis mit Schulbüchern als Schläger, was ich selber auch früher gespielt habe, einfach jeden Ball zu erwischen. Der Comic ist echt niedlich gezeichnet und auch verteufelt gut beobachtet. Genauso übrigens wie der Roman von Frank Witzel. Aber zur Einstimmung und weil ich heute höllisch verkatert bin, spiele ich erst nochmal ein Lied, nämlich Die Anderen mit dem Lied Berlin. We'll be right back. weitere Gemeinsamkeit, die der Comic Kinderland mit dem Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion hat, wäre die, dass die beiden 13-jährigen Ich-Erzähler Ministranten in ihren jeweiligen katholischen Gemeinden sind und die katholische Verankerung kontrastiert wird durch eigentlich völlig unkatholische Lebenswirklichkeiten, wo sich zum Beispiel in der Erfindung biblische Motive mit Motiven der Roten Armee-Fraktion total harmonisch verbinden. Im Comic ist das der widersprüchliche Alltag zwischen Pionierdasein und Gebeten. Also zum Beispiel passiert es dem kleinen Mirko einmal auf dem Schulhof, dass da gerade Fahnenappell ist und die Pionierformel seid bereit, immer bereit gefordert ist und ihm da aber ein Amen dann dazwischen rutscht. Und schön ist im Comic auch die Einbindung bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Nämlich in der Schulklasse von dem kleinen Mirko heißt die Gruppenratsvorsitzende, das ist die kleine Angela Werkel. Und Angela Merkel war natürlich nicht in Mirkos Klasse, aber die kleine Angela ist da ein bisschen diesem großen Vorbild nachgezeichnet. In der Erfindung der Roten Armee-Fraktion von Frank Witzel mischen sich ebenfalls reale Personen unter fiktiven Deckmäntelchen in die Handlung. Zumindest aus Wiesbaden kamen da einige bekannte RAF-Terroristen, wenn auch eigentlich eher der zweiten Generation zugehörige, nämlich zum Beispiel Birgit Hogefeld oder auch Wolfgang Krams. Die waren beide auch aus Wiesbaden, wie der Autor Frank Witzel. Frank Witzel selber war, glaube ich, eigentlich auch mit Torvald Proll bekannt, der eigentlich auch in der ersten Generation der RAF beteiligt war, zum Beispiel bei diesem Frankfurter Kaufhausbrand, der sich aber später dann distanziert hat von der RAF. Die beiden befinden sich nämlich zusammen mit Uli Becker auf der Schallplatte Bananenrepublik, die 1978 eine der ersten Veröffentlichungen der Edition Nautilus war. Ja, jetzt schwinge ich aber wieder zurück ins Ostberlin des Jahres 1989, muss aber jetzt schnell nochmal ein Lied spielen, und zwar von Hildegard Knef, Insel der Angst. Als die Kraft verebbte, die Angst mich umflutet, als ich Hilfe suchte, sie bei mir nicht mehr fand. Als die Nacht mich erstickt, der Tag mich erschreckt, als ich Hilfe brauchte, sie in mir nicht mehr fand. Blieb ich allein auf lichtloser Insel, auf der Insel meiner Angst. Als die Angst mich verlassen, die Kräfte mich suchten, als ich wieder hoffte auf den Tag, auf das Jahr, war ich nicht mehr allein. Die Insel ward Festland und sie kamen alle, ob Frau oder Mann. Und sie boten alle ihre Hilfe, ihre Hilfe mir an. Ja, Insel der Angst von Hildegard Knef. Auch die Angst spielt eigentlich in beiden Büchern eine große Rolle. Zum Beispiel im Comic Kinderland, da wird der kleine Mirko ziemlich von den älteren Mitschülern gemobbt und ängstigt sich nachts im Bett, wenn die Eltern im Wohnzimmer vom Abhauen aus der DDR sprechen und er das so mithören kann. Im Roman von Frank Witzel sind das eher Ängste, aber vielleicht auch ein bisschen so eine Art Faszination vor solchen Gerüchten von Kindesentführern und Mördern, die das 13-jährige Unterbewusstsein beschäftigen. Zum Beispiel der Mordfall an dem kleinen Tino Rinnelt wird da beleuchtet, der übrigens auch dann schon in diesem Gesprächsband Bundesrepublik Deutschland mit Klaus Walter und Thomas Meinecke irgendwie auftaucht. Also es gibt da viele Überschneidungen, also von Motiven in diesen sehr unterschiedlichen Büchern. Der Comic Kinderland hält mit der Öffnung der Mauer am Schluss des Comics eine für den 13-jährigen Mirko erstmal eher verwirrende und störende Umwälzung bereit. Die Freude darüber wird doch ziemlich getrübt durch ein Zusammenbrechen des kindlichen Alltags. Die Freundschaft zu seinem Mitschüler Thorsten ist ihm irgendwie dann plötzlich doch eigentlich wichtiger als die Wende, die er noch gar nicht so richtig erfassen kann. Der Comic Kinderland ist im Reprodukt Verlag erschienen und hat 295 Seiten. Und das ist eigentlich auch eine Gemeinsamkeit der beiden Bücher. Ihre nämlich sehr epische Ausdehnung. Lesen tun sich beide Bücher aber in ihrer sprachlich sehr schönen Einfühlung in die 13-Jährigen in uns allen aber sehr gut. So, um das zu untermalen, spiele ich jetzt aber nochmal ein Lied, das vielleicht ganz gut zu dem Verspielten und Komischen der beiden Bücher auch passt. Also Frank Witzels Buch wurde ja zum Beispiel mit dem Robert-Gernhardt-Preis, also auch ein bekannter komischer Autor, ausgezeichnet. Und ich finde, man kann beiden Büchern doch viel Komisches auch abgewinnen. Ich spiele die Band Mutter mit dem Lied Ein kleines Stück Papier. Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und liest die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht: Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Ein kleines Stück Papier liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze. Ja, das war ein kleines Stück Papier von Max Müller. Ich hoffe, dass diese Sendung nicht zu sehr an der Unmöglichkeit scheitert, diese zusammen immerhin 1100 Seiten bedruckten Papier irgendwie gerecht zu werden. Im Zweifelsfall müsst ihr das selber lesen. Gerade die Erfindung der Roten Armee-Fraktion macht aber auch viel Spaß. Also es macht viel Spaß, den ganzen literarischen Bezügen im Text zu folgen. Dabei führen diese Bezüge einen dann zum Beispiel zu Jacques Derrida, der da auch in einigen Kapiteln, auf den da auch Bezug genommen wird. Und das erste Buch von Frank Witzel hieß, glaube ich, auch zufällig Glas, genau wie eins der nicht so bekannten Werke von Jacques Derrida, das sich auf Genet und Hegel bezieht. Und irgendwie wird man doch sehr dazu angeregt, sich sowas dann mal aus der Bibliothek auszuleihen, Glas oder die Politik der Freundschaft von Jacques Derrida, wo man auch irgendwie so drauf gestoßen wird. Es sind aber auch dann andere Bezüge, zum Beispiel wird Bezug genommen zu Peter Rühmkorff, der ja auch ein Erinnerungsbuch geschrieben hat unter dem Titel »Die Jahre, die er kennt«, in der er seine Bekanntschaft mit Ulrike Meinhof zum Beispiel ein bisschen näher beleuchtet. Der tut auch unter verschlüsselter Form im Roman auftauchen. Und auch an die Tagebücher von Peter Rühmkorff hat mich der Text von Frank Witzel manchmal ein bisschen erinnert, halt so diese Art, über Sprache und den Alltag zu philosophieren, drüber nachzudenken oder sich zu erinnern. Manche Dinge oder Bezüge entdeckt man aber auch, die im Roman wahrscheinlich gar nicht drinstecken. Zum Beispiel ist mir da ein Text von Dietrich Diederichsen aus dem September 1988 in die Hände gefallen, den ich noch zusammen zu Hause rumliegen hatte. Den habe ich in einer alten Konkret gefunden. Und da rezensiert er den autobiografischen Roman eines ehemaligen Terroristen, nämlich von Peter-Jürgen Boog, einen Roman. Und in dieser Rezension, da vergleicht Dietrich Diederichsen den Roman nämlich mit den Kinderkrimis der fünf Freunde. Also irgendwie hat ihn der Tonfall, in dem sich die Terroristen unterhalten, an den Tonfall erinnert, in dem sich die fünf Freunde in den Kinderkrimis von Enid Blyton unterhalten. Das fand ich sehr lustig. Auf solche Dinge stößt man dann zufällig. Ja, vor einer Weile hat Frank Witzel ja auch in Leipzig eine Lesung vorgetragen. Das war auch so ein moderierte Lesung mit vielen, einem ganz interessanten Gespräch. Und davon habe ich einen Mitschnitt angefertigt, den ihr jetzt noch hören werdet. Ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also ich würde mich ja immer sehr stark gegen alles wenden, wenn man sagt, hat die RAF nicht Glamour oder solche Diskussionen, die in den letzten Jahren kamen, also Prada, Meinhof, dieses durch gewisse Filme, das habe ich nie so empfunden, auch in den 70er, also auch später, als ich 20 oder älter war, sondern für mich war das eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr düstere Angelegenheit. Aber wenn man an diesen Anfang geht, dann sehen die aus auch tatsächlich ein bisschen, wenn die da in dem Café Flor sitzen, wenn sie auf der mit Torwart Voll und Söhnlein auf der Bank, auf der Gerichtsbank sitzen, sich Zigarren anzünden, lachen. Da sind sie tatsächlich für einen Moment und praktisch, bevor es losgeht, sind sie auch sowas wie Popstars. Und das ist eben, sie sehen ähnlich aus, sie haben ähnliche Frisuren, sie sind die großen Brüder quasi, des kleinen Teenagers, die in Frankfurt, in Berlin, in den Städten sind, an den Universitäten, die praktisch den, die für ihn interessant sind. Er beobachtet sie. Sie werden ja da Oberstufler teilweise genannt und er führt ein Oberstufler-Beobachtungsheft, wo er genau notiert, was die machen, wie die sich verhalten, wie die Also weil er das auch, er sieht das als Chance, mhm. aber er sieht es aus der zweiten Reihe sozusagen. Er sieht es aus der, ja, aus der Reihe des jüngeren Bruders. Ja, also er riecht dann doch noch Kind. Ja. Aber diese kindliche Identifikation mit Terroristen, die damals vielleicht noch an der Schwelle war, ja. Wenn Sie das jetzt mit heute vergleichen und junge Männer, die nach Syrien fahren und sich beim IS melden, glauben Sie, das ist was vollkommen anderes, was da heute passiert, oder ist das was Vergleichbares? Wahrscheinlich ist es wirklich vergleichbar und wahrscheinlich ist es wirklich die große Herausforderung, das kann nicht ich sein natürlich, dass man sich diese Zeit oder dass man sich dieses Phänomen eigentlich vor Augen führt. Weil natürlich sagen wir, wenn ich jetzt gerade mal so westlich vereinnahme, unvorstellbar und sind verblendet und sind verführt und so weiter. Aber interessanterweise passiert doch hier genau dasselbe. Es gibt eine Religion. Auch er, der Teenager, sieht den abgemagerten Holger Mainz, das Foto, und bringt es automatisch in Verbindung mit dem Jesus, dem Abgemagerten nach der Kreuzesabnahme. Er sieht den, wie er verhaftet wird, nur mit einem Lendenschurz begleitbar. Und automatisch bricht dieses Gethsemane in ihn rein und er stellt sich einfach die Frage, weil auch diese Realität und Fantasie nicht so getrennt sind. Er stellt sich einfach die Frage, das sind doch Bilder, wenn man die übereinander legt, sind die nicht bis zu einem gewissen Grade kongruent? Und genauso wird das heute jemandem gehen, der das sagt. Und natürlich kann man sich kaum vorstellen, weil die Gewalt eine andere ist, weil sie so willkürlich ist, weil sie auch gegen eine ganze Kultur geht. Also damals konnte man sich immer noch rechtfertigen, okay, die haben irgendeinen Nazi-Industriellen rausgepickt und so weiter. Nicht, dass ich das damit rechtfertigen würde, weil ich Gewalt generell für einen absoluten, nicht nur Irrsinn, sondern natürlich auch Irrweg halte. Aber man hat immer noch gesehen aus dieser Historie des Verschweigens und dass dieselben Gesichter da sind, dass man, was man erst in den letzten Jahren alles erfährt, wie das Auswärtige Amt war, von BRD wusste man das ja, aber dass im Hessischen Landtag die Hälfte quer durch alle Parteien noch Nazis waren, die Ende der 60er da sitzen. Also das heißt, da wurde mit einer Vergangenheit überhaupt nicht abgerechnet. Und das kann ja wirklich auch eine Wut, eine Verzweiflung hervorrufen. Und dass umgekehrt das passiert und es ist einfach so, ich komme ja aus Offenbach, wo es eigentlich diese ganze Problematik, wo es eigentlich ein ziemlich gutes Zusammenleben gibt. Wir haben 30% Einwohner mit einem Migrationshintergrund und dort ist aber dort ist das ganz virulent, was dort passiert. Dort wird auf dem Schulhof wird eben gespielt, bist du Christ oder Muslim. Das sind Spiele, die es dort gibt. Dort wollen die Kleinen... Das werden dann die Fallerfiguren und die Soldaten so vergleichen? Das ist Playmobil wahrscheinlich. Oder, das weiß ich jetzt also so nicht, aber was ich genau weiß aus eigener Erfahrung, dass das natürlich stattfindet. Dass die kleinen Brüder in den Dschihad wollen. Dass das Fünfjährige sagen beim Spiel. Weil es ganz klar ist, weil die da auch ihre großen Brüder beobachten und je kleiner man ist, desto unreflektierter wiederholt man natürlich das, was dort geschieht. Also das heißt, wer hätte damals sich wirklich vorstellen können, dass Religion nochmal so eine Rolle spielt. Dass, wo man gedacht hat, das löst sich gerade, das säkularisiert sich jetzt alles in den 70er Jahren. Ja, den Eindruck hat ja jetzt der Held dieses Romanes nicht. Ja, ja. Denn die Kirche ist eine mächtige Institution. Und zweite wichtige Vor, es gibt den Pfarrer, Herr Merklin, oder ist das der andere? Fleischmann. Fleischmann und Merkel, ne, die beiden, auch da wieder Psychologe, die, Psychologe und Pfarrer, die Dichotomie, wie Gera und Billigans. Der Ich-Erzähler, er kommt ja ins Sanatorium oder ja. Er hat irgendwie Nervenzusammenbruch. Seiner Mutter geht es sehr schlecht, ist bewegungsunfähig, was vielleicht auch zu diesem Gesamtbild der Republik als einer Vaterrepublik passt. Na, der Vater ist die mächtige Figur, die Mutter spielt eigentlich keine Rolle. Er fällt in der Schule durch, es ist alles irgendwie unübersichtlich und er landet eben in diesem Sanatorium. Ich habe mich dann auch gefragt beim Lesen, ob eigentlich diese ganzen Kindheitsgeschichten, diese ganzen auch Fantasien, ob die auch aus diesem Sanatorium heraus erzählt sind tatsächlich. Denn dann gäbe es ja auch große Vorbilder für so einen Ansatz, nämlich Günter Grass mit der Blechtrommel. Oder ich erzähle im ersten Satz gesagt, ich bin Insasse einer Nervenanstalt. Oder der Deutschstunde von Siegfried Lenz, wo einer seine Strafarbeit schreibt. Das scheint mir doch eine ähnliche Anlage zu haben, dieser Roman. Bei mir bleibt es in so einem Changieren. Also wie auch diese Verhöre sich auch verändern. Manchmal meint man ja fast, es ist auch ein Psychologe oder das ist eine Fantasie von ihm auch das. Oder er ist selbst, ja. Das ist auch, ja, das haben wir rein optisch auch im Satz praktisch, in dem es keine Anführung gibt und keine Spiegelstriche und so weiter. Das heißt, es könnte auch ein innerer Monolog immer sein und er könnte tatsächlich immer noch da sitzen. Teilweise sitzt er auch da. Wobei es, glaube ich, eine kleine Unterscheidung gibt, nämlich dieses manisch-depressive ist am Anfang eine Zuschreibung von außen. Ich würde den Teenager als relativ normal bezeichnen. Aber er wird auffällig und er ist ein Schulversager und dann soll er wieder versucht werden, auf Spur gebracht zu werden. Soll versucht werden, ihn wieder auf Spur zu bringen. Und da passiert, glaube ich, etwas, dass nämlich der Erwachsene eher diese Zuschreibung dann angenommen hat. Und der Erwachsene kämpft mit sehr viel und deswegen versucht er immer wieder in einer Art Wiederholungszwang dort anzusetzen. Und das lässt sie tatsächlich nicht los. Jetzt haben wir noch etwa 10 Minuten. Vielleicht lesen Sie noch ein Stück. Ja. Und wir enden damit. Haben Sie einen Vorschlag? Also ich wüsste jetzt, vielleicht sollten wir einfach in dieses Sanatorium mal gehen. Vielleicht sollten wir, es gibt ja zwei recht verwandte, wir haben jetzt noch gar nichts so über die Kirche. Wir haben jetzt das meiste natürlich noch überhaupt nicht angesprochen. Ja, ja. Ich habe auch das Register noch nicht erwähnt, das finde ich auch bemerkenswert, dass dieses Buch mit einem Register ausgestattet ist, dass Kofferradio, Kodak, Instamatic, die Figuren, die es wirklich gab, aber auch die Romanfiguren umfasst, also auch das Register bildet nochmal ab, diese gigantische Welt von Realität und Fantasien und Details und Augustinus und Adenauer und über Musik haben wir noch nicht gesprochen, wir haben noch nicht über die Beatles gesprochen, wir haben noch nicht über die Interpretation einer Beatles-Platte auf katholisch-theologischer Basis gesprochen. Wir werden es nicht mehr schaffen. Ja, oder wir bleiben hier noch ein paar Stunden. Ja, ich versuche jetzt Sie könnten ja in auch noch 10 Minuten alles. Kleinen Dialog Fleischmann-Märklin. Ja. Ja, ich versuche vielleicht nochmal zwei kleine Abschnitte, die so ein bisschen, also einmal, er ist da, wie gesagt, in dem Sanatorium und er bekommt jetzt von dem Dr. Märklin Klecksbilder, also den sogenannten Rorschach-Test, vorgelegt. Als mir Dr. Märklin die Klecksbilder vorlegt, verstehe ich zuerst nicht, was ich darin sehen soll. Ich ahne aber, dass ich mich nicht einfach weigern kann und sagen, dass ich nichts erkenne. Genauso falsch ist es bestimmt, sich einfach irgendwas auszudenken, nur um Ruhe zu haben. Das würde Dr. Märklin sofort durchschauen und dann wird er sauer und ich muss noch länger hier im Sanatorium bleiben. Also überlege ich, was ich am besten mache. da fallen mir die Baumeisterkarten ein. Eigentlich suche ich bei Kunst Schäfer immer nur nach Surrealisten für meine Kunstpostkartensammlung. Nur haben die von denen so wenig. 4 Dalis, 2 Max Ernst, 2 De Chirico und einen einzigen Tanguy habe ich da bis jetzt nur gefunden. Am meisten gibt es Willy Baumeister, weshalb ich auch immer mal eine Karte von ihm mitnehme, wenn es sonst nichts gibt, obwohl mir seine Bilder nicht richtig gefallen. Aber jetzt verstehe ich zum ersten Mal, was es mit abstrakter Malerei auf sich hat. Ich begreife, dass Baumeister eben nichts darstellen will und dass die Titel einfach Titel sind und die Bilder einfach Bilder. Und zum ersten Mal habe ich Heimweh nach meinem Zimmer und den beiden Alben mit Postkarten. Es gibt ein Bild, das heißt Springer und sieht so ähnlich aus wie die erste Karte, die mir Dr. Märklin hinhält. Oft weiß ich nicht, wie rum ein Baumeister eigentlich gehört und einen Arp habe ich für viele Monate verkehrt herum in mein Album eingeklebt. Dr. Märklin scheint es egal zu sein, denn er sagt, ich kann die Karte ruhig drehen, aber das mache ich nicht, denn auch das könnte nur ein Test sein. Gleichzeitig kann ich nicht einfach nichts sagen, also deute ich auf die erste Karte und sage, Springer. Springer? Fragt Dr. Märklin zurück. Springer, wiederhole ich. Dr. Märklin nimmt die nächste Karte und legt sie vor mich auf den Tisch. Belebte Halde fällt mir ein anderer Titel von Baumeister. Aber das kann ich so nicht sagen, weil es komisch klingt. Also sage ich, eine Halde mit Menschen. Eine Halde? Fragt Dr. Märklin. Ja, eine Halde. Das ist, ich weiß, was eine Halde ist. Erinnert mich Dr. Märklin und legt mir die nächste Karte vor. Unruhe, sage ich. Das ist zwar der Titel von einem Kandinsky, aber wahrscheinlich geht es Dr. Märklin ohnehin mehr um Gefühle. Es ist schade, dass er nur 10 Karten insgesamt hat, denn ich muss in Gedanken nur meine beiden Alben durchgehen und könnte ihm gut 2 Dutzend Titel nennen. Kommender Traum, das ist wie der Baumeister. Ich sage stattdessen, der nächste Traum. Dann Trennung Kindheit, was ich in Trennung der Kinder umformuliere. Auch wieder Kandinsky. Viel zu spät fällt mir Klee ein. Aufstand der Viadukte, die Zwitschermaschine. Aber vielleicht ist das auch gut so. Die Klee-Titel sind zu auffällig. Die kennt doch der Märklin bestimmt. Also denke ich mir als letztes selbst wieder etwas aus. Auf dem Bild, das so farbig ist wie keins zuvor, wimmelt es von kleinen Tieren und Ungeheuern. Aber es sind nicht solche Ungeheuer wie auf den Gruselbildern, sondern sie sehen anders aus, mit dicken Leibern und vielen Beinen, fast noch bedrohlicher, obwohl sie sich schnell wieder in den Klecks zurückverwandeln, aus dem sie gekommen sind. Oben erkenne ich jetzt 2 blaue Krebse, mit je einer großen grünen Schere, mit der sie nach 2 schwarzen Geistern schnappen, die eine Kerze oder eine Rakete oder eine Säule halten, während unten 2 Männlein links und rechts gegen eine komische rote Form drücken, die in der Mitte von etwas zusammengehalten wird, das wie ein Beckenknochen aussieht. Wenn man aber die roten Formen nicht als Beine nimmt, sondern als Hintergrund und das Weiße dazwischen als Form, dann entsteht ein Körper, der einen blauen Gürtel trägt und einen Penis hat, nein, eher ein Eierstock, weil 2 Kanäle nach innen führen und außerdem ein Halbkreis die Scheidenöffnung andeutet. Die Figur hat die Beine gespreizt und jetzt erkenne ich auch das Dreieck als Dekolleté, das, was man in der Mitte zwischen den Brüsten sieht, und die beiden schwarzen Geister umrahmen den Kopf der Frau und stechen ihr von oben mit einer Spritze in den Schädel und die beiden Krebse schnappen nicht nach ihnen, sondern freuen sich und klatschen mit ihren vielen Beinen Beifall. Die Frau tut mir leid. Sie liegt mit gespreizten Beinen dort und bringt ein Kind zur Welt und etwas Grünes strömt aus ihrer Scheide die Schenkel entlang und wird zu 2 Frauen, die über eine Wiese rennen. Ich kann mich von dem Bild gar nicht mehr losreißen und möchte es immer wieder weiter anschauen. Es ist besser als ein Baumeister oder Klee. Vielleicht nicht besser, aber anders. Frau im Kindbett, sage ich schließlich. Obwohl ich gar nicht genau weiß, was das heißt, im Kindbett. Und ob man im Kindbett ein Kind erst bekommt oder schon bekommen hat, weil man ja eigentlich das Kind im Krankenhaus bekommt, auf der Station. Vielleicht geht es ja auch um eine Fehlgeburt, wie mein Brüderchen oder Schwesterchen, das 2 Jahre vor meinem kleinen Bruder auf die Welt kam und im Krankenhaus gestorben ist. höre ich jetzt am besten auf? Mit dem Ende. Sonst, wenn Sie nichts mehr finden, hätte ich noch eine Frage. Ja, ich finde. Ja. Ja. Das Buch soll ja in Berlin auf die Theaterbühne gebracht werden. Ja. In der Schaubühne. Das ist eine Sache, die ich mir nur so ganz und gar nicht vorstellen kann. Wie man aus diesem Buch ein Theaterstück macht. Sind Sie da irgendwie dran beteiligt? Nein. Was halten Sie davon? Ja, es geht mir genauso wie Ihnen. Ich kann es überhaupt nicht vorstellen. Also das macht Armin Petras und ich bin sehr gespannt, aber ich habe damit nichts zu tun. Also ich werde es auch erst in der Premiere. Sie haben ihm aber die Erlaubnis gegeben, damit zu machen, was er will? Es hat ja wenig Sinn, das zu verbieten. Also nein, ich meine, wir haben natürlich die Erlaubnis gegeben und es hat, ich glaube, also wenn ich mich reinversetze in einen Theatermann und da kommt dann der Schriftsteller und sagt, ja, aber weißt du, was unbedingt aber rein muss und also das würde mir auch nicht gefallen. Also von daher bin ich natürlich sehr, sehr gespannt. Es gibt auch ein Hörspiel vom Bayerischen Rundfunk. Da bin ich etwas beteiligt, weil ich die Musik dazu mache. Und da war die Idee gewesen von der Dramaturgin, die auch gesagt hat, also sie würde das, die Bayerische Rundfunk macht auch mehrteilige Stücke, aber sie würde gern das in 100 Minuten reinpressen. Und das fand ich auch einleuchtend. Also weil ich kann mir vorstellen, dass man es mit 10 Stunden eher nicht schafft, also weil man es dann auch nicht geschafft hat, aber mit 100 Minuten, das kann ich mir so als Schweinsgalopp sozusagen doch irgendwie vorstellen. Ja. Und so, ich meine, im Schweinsgalopp das Buch zu lesen wird nicht gelingen. Mich würde interessieren, ob im Raum sich jemand befindet, der es vielleicht sogar schon ganz durchgelesen hat. Halb. Nee, ganz. Ich wollte mal ganz wissen. Nee. Halb finde ich auch schon gut. Zwei? Ja. Da gibt es jemanden, der hat es doch ganz gelesen. Ah, Kapitel habe ich übersprungen. Das gilt als gar nichts. Das ist kein Steinbruch. Ja. Also muss man es eigentlich von vorne bis hinten lesen? Oder kann man sich einfach was raussuchen? Kann man hinten anfangen, vorne weiterlesen? Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel das Register ist eine Möglichkeit. Deswegen haben wir das reingetan. Weil ich habe gedacht, also wenn ich schon dieses Buch Lesern zumute, dann muss man ja wenigstens ein paar Möglichkeiten geben, verschiedene Möglichkeiten mit dem Buch umzugehen. Also man kann es von vorne bis hinten gerne lesen, man kann von vorne anfangen und dann überspringen, man kann auch mitten reingehen und man kann im Register nach Begriffen suchen. Es gibt auch noch ein schönes Inhaltsverzeichnis mit Kapitelnamen, von denen kann man sich auch inspirieren lassen. Ich selbst neige nämlich dazu, ich bin ein Leser, der nach herkömmlichen Mitteln wahrscheinlich katastrophal liest. Ein Kreuz- und Querleser. Ja. Aber das ist doch eine tröstliche Handlungsanweisung, wenn Sie das Buch jetzt erwerben wollen. Das muss man natürlich. Das muss man, das steht da. Frank Witzel wird es dann auch gerne signieren. Gerne. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie hier gewesen sind und für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich darf mich für die wunderbare Moderation bedanken. Es liegt allein an mir, dass wir wirklich nur etwas haben anreißen können. Nein, es liegt in der Natur der Sache. Ja. Das habe ich nicht geglaubt, dass wir heute durchkommen. Ja.